Das Leben der anderen. Es geht nochmal ans Eingemachte. Ein Mann kauft sich im Supermarkt einen Suppenhuhn, benutzt es, um sich damit selbst zu befriedigen, reinigt es gründlich und kocht sich dann eine Hühnersuppe daraus. Zweite Geschichte. Der Hund einer Familie läuft auf die Straße und wird vom Auto überfahren. Die Familie überlegt, ob sie seine Überreste im Garten begraben soll, entscheidet dann aber, den Hund zu braten. Sie verspeisen ihn zum Abendessen. Dritte Geschichte. Eine Frau will ihr Badezimmer putzen, bemerkt aber, dass sie keinen Lappen mehr hat. Von der letzten WM ist allerdings eine Deutschlandfahne übrig geblieben. Kurzerhand putzt sie die Toilettenschüssel mit der Fahne und entsorgt sie danach, ohne dass es jemand mitbekommt. Die Beispiele klingen wie aus der satirischen Interviewserie Who is America des englischen Schauspielers Sacha Baron Cohen von 2018, in der er in verschiedene Rollen schlüpft und seine Interviewpartner mit ähnlichen Geschichten provoziert. Tatsächlich stammen die Szenarien ebenfalls von Hyde. Wieder kommt niemand zu Schaden und wieder zielen die Geschichten auf Themen wie Reinheit und Gruppenzugehörigkeit. Hyde hat seinen Versuchspersonen im Anschluss immer zwei Fragen gestellt. Ist das eklig? Und ist es moralisch falsch, was die Personen da tun? Die Probanden im Westen finden die Geschichten, besonders die mit dem Huhn, zwar eklig, halten aber die Taten noch für moralisch akzeptabel. In anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. Hier ist sich die Mehrheit einig, dass sie sowohl eklig als auch moralisch verwerflich sind. Überraschend ist eine weitere Entdeckung von Hyde. Schaut man sich nur die westlichen Studienteilnehmer an, tut sich ebenfalls ein großer Graben auf, denn Progressive finden die Handlungsweisen moralisch überwiegend in Ordnung, Konservative hingegen eher nicht. Besonders beim Beispiel mit der Landesfahne, die zum Kloputzlappen degradiert wird, verstehen Konservative in den USA keinen Spaß.